Nummer 42. Hallo, ich bin Maria Barth und vertrete die CDU. Ich mag den Morgen. Ich stehe sehr früh auf. Sonntags bin ich vor der Familie wach und genieße eine Tasse Tee mit der Sonntagszeitung auf dem Sofa. Alltags in Berlin erledige ich zügig wie sonst nie die Büroarbeit, lange bevor die Mitarbeiter da sind und das Telefon klingelt.